Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. To all the wonderful wives out there. An all die wunderbaren Ehefrauen. And if you are single and a lady, well, it's better to learn now than later. Wenn du alleinstehend bist und eine Frau bist, ist es besser, jetzt zu lernen als später. And if you are single and a husband, wenn du Single bist, wenn du ein Ehemann bist, don't worry, hang in there, something will come for you too. Keine Sorge, halte durch, auch für dich wird etwas dabei sein. So there's something coming for everybody. Es ist für jeden etwas dabei. Look, for when they observe your pure, godly life before God, Vers 2. Denn wenn sie euer reines, gottgefälliges Leben vor Gott sehen, it will impact them deeply. Wird es sie zutiefst berühren. I take that as a promise. Für mich ist das ein Versprechen. You know, let me share my own heart with you now. Ich möchte jetzt von meinem eigenen Herzen erzählen. I've met a lot of women. Ich bin vielen Frauen begegnet, who claimed the statement from, I believe it's in Act 16, die sich auf die Aussage berufen haben, ich denke, sie steht in Apostelgeschichte 16, where the Apostle Paul says, believe in the Lord Jesus Christ and you and your house shall be saved. Wo der Apostel Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus werden gerettet werden. And the husbands got further and further away from the gospel. Die Ehemänner entfernten sich immer weiter und weiter vom Evangelium. Because they claimed that scripture, which is not a general promise, by the way. Weil sie sich auf diese Schriftstelle beriefen, die übrigens keine allgemeine Verheißung ist. That was a promise very specifically given to a person. Es war ein Versprechen, das speziell einer Person gegeben wurde. In a very specific situation. In einer ganz bestimmten Situation. So this is not a general promise for you to claim. Es ist keine allgemeine Verheißung, auf die du dich berufen kannst. This is one that you can claim if you're a wife. Diese hier kannst du beanspruchen, wenn du eine Ehefrau bist. Because Peter was not talking to a specific person, he's talking to all of the wives. Hier spricht Petrus nicht zu einer bestimmten Person, sondern zu allen Ehefrauen. So look, schau. You can claim that if you live right, du kannst dich darauf berufen, dass wenn du richtig lebst, it will impact your husband deeply. That's the promise of the Word of God. Dies einen großen Einfluss auf deinen Ehemann haben wird. Das ist das Versprechen durch das Wort Gottes. So all my dear wives who have husbands that don't follow the ways of God. Alle meine lieben Ehefrauen, die Ehemänner haben, die nicht Gottes Wegen folgen. Devote yourself to your husband. Widmet euch euren Männern. Have an incredible kind contact. Pflegt einen unfassbar liebevollen Umgang. And allow your man to see your godly life, which is pure. Und lasst euren Männern euer gottgefälliges, reines Leben sehen. And then you say, dann sagt ihr, God, you promised this lifestyle will impact my husband deeply. Gott, du hast versprochen, dass dieses Leben meinen Mann tief berühren wird. And then you believe that. Dann glaubt ihr es. And then you can experience what the Bible promises you here. Dann könnt ihr erleben, was die Bibel hier verspricht. You know, since I was a young man, I've always liked verse 3 and 4. Schon als ich ein junger Mann war, mochte ich besonders die Verse 3 und 4. And I still do. Das tue ich immer noch. Let's see what it says. Mal sehen, was da steht. Let your true beauty come from your inner personality, not a focus on the external. Eure wahre Schönheit soll aus eurer inneren Persönlichkeit kommen, nicht indem ihr euch auf das Äußere konzentriert. I have seen so many women in my life. Ich habe in meinem Leben schon so viele Frauen gesehen. And I said to Debbie, look, this woman is so beautiful. Ich sage zu Debbie, schau, diese Frau ist so schön. And then you look close and carefully. Dann schaust du ganz genau hin und merkst. And then you will realize that if you actually look very careful, externally, she's not really beautiful. Dass sie äußerlich nicht wirklich schön ist, wenn du ganz genau hinschaust. And I understand beauty is always a matter of taste. Yes, I understand it. Ich verstehe, dass Schönheit immer eine Frage des Geschmacks ist. Das ist mir klar. But what I'm trying to tell you is, the inner beauty outweighs any external beauty. Was ich sagen möchte ist, dass die innere Schönheit jede äußere Schönheit übertrifft. And this is what Peter is trying to explain here to the wife. Das ist es, was Petrus hier versucht, den Ehefrauen zu erklären. You know, but think what the world has taught us. Denk daran, was die Welt uns gelehrt hat. Unfortunately, the church has also adapted to that behavior. Leider hat sich auch die Gemeinde an dieses Verhalten angepasst. We judge beauty usually externally. Wir beurteilen Schönheit meist äußerlich. In so many services I've gone to, it's like a fashion show. In so vielen Gottesdiensten, die ich besucht habe, ging es zu wie bei einer Modeschau. You know, where we always, especially the women, but many times men too. Wir wollen besonders die Frauen, aber oft auch die Männer, display the outer beauty. Wir wollen immer die äußere Schönheit zur Schau stellen. Now look, I don't think the Bible teaches us that we should not dress beautiful here. That's not what Peter is saying. Ich glaube nicht, dass die Bibel uns lehrt, wir sollten uns nicht hübsch anziehen. Das sagt Petrus nicht. You dress the way you like. Zieh dich so an, wie es dir gefällt. However you feel comfortable and you feel well, that's how you dress. Kleide dich so, dass du dich gut fühlst, du dich wohlfühlst. Of course, as long as it is modest. Solange es angemessen ist. But look, this is not about external beauty. Hier geht es nicht um äußere Schönheit. It's about putting the focus on the external while ignoring the internal. Sondern darum, dass du dich nur auf das Äußere konzentrierst und das Innere ignorierst. Because Peter said your true beauty is internal. Petrus sagt, die wahre Schönheit kommt von innen. You know, if a woman with a true inner beauty, eine Frau von wahrer innerer Schönheit, she can dress whatever she wants. Kann anziehen, was sie will. She will be beautiful. Sie wird einfach schön sein. But if a woman who does not have inner beauty, eine Frau, die keine innere Schönheit hat, she can also dress whatever she wants. She won't look beautiful. Kann auch anziehen, was sie will, aber sie wird nicht schön sein. At least not in my eyes. Zumindest nicht in meinen Augen. You know, I can go into any place in the world, I'll look at a woman with a glance and I will know if she's beautiful or not. Ich kann an jeden Ort der Welt gehen. Wenn ich eine Frau sehe, erkenne ich mit einem Blick, ob sie schön ist oder nicht. And I'm not talking about external beauty. Ich spreche hier nicht von äußerer Schönheit. So the Bible encourages you women to give your attention to an internal beauty. Die Bibel ermutigt euch Frauen, eure Aufmerksamkeit auf die innere Schönheit zu richten. And internal beauty every woman can have. Innere Schönheit kann jede Frau haben. I always found it very sad how Hollywood puts pressure on women to look a certain way. Ich finde es immer sehr traurig, wie Hollywood Frauen unter Druck setzt, auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen. And I've always hated that pressure and I always said we Christians should not bow to that. Ich habe diesen Druck immer gehasst und immer gesagt, dass wir Christen uns dem nicht beugen sollten. And I tell you why. Ich sage dir auch warum. Because not everybody can achieve that. Denn nicht jeder kann das erreichen. If you don't have the money to buy pretty close, then what are you going to do? You're going to be ugly? Wenn du nicht das Geld hast, um dir schöne Kleider zu kaufen, was machst du dann? Wirst du dann hässlich sein? But every single Christian woman can radiate inner beauty. Jede einzelne christliche Frau kann innere Schönheit ausstrahlen. I have to continue here tomorrow. Ich muss morgen hier weitermachen.